dir sagt, dass Schmerz stirbt dann. Hat es dich belogen, so verzogen, erst auf Klingeln mag. Du denkst, ich weiß nicht, was ich sag. Im Gegenteil, es trifft dich hart, ich komm nicht mehr raus aus diesem Shit, denn es fickt meinen Kopf. Dieser Schmerz trifft mich. Zügelt sein Gemachte, als ich noch lachte, war die Welt in Ordnung, bis die feine Nacht betrachtet. Denn tötet dich selbst, um dir zu beweisen, wie du es aushalten kannst mit dieser Scheiße. Meine Vergangenheit ist für mich Geschichte. Ich hab damit abgeschlossen, weil ich mich drauf konzentriere, was die Zukunft bringt, ob sie mich zwingt, etwas anderes zu machen, das mich dann womöglich umbringt. Nein, das kann nicht sein. Ein tiefer Schmerz dringt in mich ein, das mich aus Merk mein Herzschlag, den ich vor Minuten hatte, ist verschwunden. Die Sekunden treiben mich ins Eingemachte. Nein, das kann nicht sein. Ein tiefer Schmerz dringt in mich ein, das mich aus Merk mein Herzschlag, den ich vor Minuten hatte, ist verschwunden. Die Sekunden treiben mich ins Eingemachte. Oh, was passiert nur hier mit mir? Ich verliere den Verstand wegen dir, denn die Schmerzen im Herzen verheilen sich schwer und ich glaube auch nicht den Ärzten, die mich stabilisieren, denn es fühlt sich an, als würde man mir tausend Nadeln mit einer Spitze durch mein Herz jagen, damit es dann aufhört zu schlagen. Sag mir nicht, dass es jetzt zu spät ist, um mich zu reanimieren. Bin ich am Arsch, shit, sag mir nicht auf Wiedersehen, denn ich will dich doch wiedersehen. Ich kann nicht stehen und auch nicht gehen, ich will einfach nur weiterleben. Die Schmerzen treffen mich innerlich, ich muss mit mir kämpfen, weil es wichtig für mich ist. Ich kann mich nicht bewegen, denn es zieht an mir wie Fäden. Wenn ich schon gestorben bin, dann musst du mich wiederbeleben. Bitte komm zu mir, bitte bleib bei mir. Ich hänge an mein Leben, doch der Tod hängt an mir. Ich rufe meinen Schutzengel, bitte komm her. Ich habe deine Hilfe nötig, ich kann nicht mehr. Doch jetzt spür ich keinen Schmerz mehr. Nein, er ist zurück, Liebeskummer ist so schwer. Oh nein, das kann nicht sein. Ein tiefer Schmerz dringt in mich ein, das mich aus Merk mein Herzschlag, den ich vor Minuten hatte, ist verschwunden. Die Sekunden treiben mich ins Eingemachte. Nein, das kann nicht sein. Ein tiefer Schmerz dringt in mich ein, das mich aus Merk mein Herzschlag, den ich vor Minuten hatte, ist verschwunden. Die Sekunden treiben mich ins Eingemachte.